Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute sitzt mir nicht nur der großartige Robin Blase gegenüber, sondern wir haben wieder einen fantastischen Gast. Robin, wer ist denn unser Gast? Der Gast der heutigen Woche ist... Es sind Leute, die uns E-Mails geschrieben haben. Die haben wir heute hier eingeladen. Ach, schade. Ich versuchte dich ja seit längerem jetzt immer wieder aufs Glatteis zu führen. Ich habe irgendwie Und ist leider nichts Lustiges eingefallen. Wie spontan ist er denn? Wir haben keinen Gast heute. Tut mir leid. Aber bei uns im Reddit-Forum gab es tatsächlich einen Thread mit Vorschlägen. Also für Gäste? Genau, Gäste. Da waren so Namen wie Aaron Troschke, habe ich gelesen, aber auch LeFloid. LeFloid und Olli, die jetzt einen eigenen Podcast haben, namens Die Sprechstunde. Ich glaube, da müsste jetzt diese Woche die zweite Folge kommen. Wir haben schon mit denen gesprochen. Da wird's, wenn ihr möchtet, können wir da gerne ein Crossover machen. Ich glaube, gerade Flo hat eine Menge zu lästern. Ich glaube auch. Das glaube ich, wird eine Unter anderem vielleicht über YouTube Premium, da werden wir heute drüber reden. Genau, da reden wir heute nämlich drüber, auch über sein Format. Ja. Es gibt ein kleines Update in Anführungszeichen zu einem weiteren Menschen aus der Medienbranche, der Twitter verlassen hat. Es gab eine Sache, die uns vorgeschlagen wurde, auch aus dem Reddit und auch auf Twitter. Und zwar einen grünen, ex-grünen Politiker, der eine Klarnamenpflicht auf Social Media gefordert hat, was wieder zu halten. Ganz kleines YouTube-Update, gibt ein neues Feature, was ich ganz spannend finde, auch mal was Positives erwähnen, was YouTube gut gemacht hat. Tanzverbot hat einen geilen Song rausgebracht. Und ein Feature kommt zurück. Ein Feature, was wir lange nicht hatten, kommt zurück, nämlich die E-Mail der Woche, beziehungsweise die Kundenanfrage oder die Influencer-Anfrage der Woche. Wir hatten ganz am Anfang im Podcast, hatten wir mal gedacht, so, wir lesen euch jetzt einfach diese Mails, die wir bekommen, immer mal wieder vor. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kriege gerade so viele unsinnige E-Mails wie schon lange nicht mehr. Gerade so aus den USA. Aber auch aus dem osteuropäischen Raum, wo du halt wirklich merkst, da sitzt jemand mit Google Translate und kriegt es gerade hin, die Sätze so hinzubekommen. Ja, also es gibt so ein paar Dinge, die ist, glaube ich, immer so eine russische Agentur, die Mobile Games vertritt, irgendjemand aus Frankreich, der mich immer wieder anschreibt, so ein paar. Und es gibt in 99% der Fälle sind es Mobile Games oder eben solche Produkte, wie wir es immer erwähnt hatten, diese Gambling-Website, die ja dann tatsächlich auch mit irgendwelchen großen YouTubern Werbung gemacht haben. Oder diese Shisha-Firma, die mit Excel. Ja, Excel 95. Jetzt neulich was gemacht hat. Wir haben drüber gelästert und der hat es dann tatsächlich gemacht. Du hattest mir vor vielen Wochen, im August, hast du mir mal eine Mail weitergeleitet. Die kam offensichtlich aus Korea. Und da hat jemand geschrieben, also in der deutschen Variante steht da: Hallo, entschuldige, dass ich dich noch einmal belästige. Dein Kanal ist wanderhaft. Und ich dachte dann, was, wieso wanderhaft? Klar, hat er Wonderful falsch übersetzt einfach. Genau, aber in der englischen Version schreibt er auch, your channel is wonderful. Also nicht wonderful, sondern wonderful. Wonderful. Und da hat er wahrscheinlich das Wandern einfach übersetzt. Solche Sachen hast du ganz häufig. Ja. Ich hatte diese Woche gleich mehrere geile. Also mein Liebling war jetzt eine, die kam zu einem Kunden, mit dem wir wirklich gerne zusammen. Es ist ein geiles Unternehmen. Es ist ein geiles Unternehmen. Es ist kein Hate gegen euch, wir wollen gerne mit euch arbeiten. Wir nennen den Kunden auch ehrlich gesagt nicht, aber die Mail begann schon mit den Worten Hashtag nice to meet you. Ja. So, und ich dachte so, was? Also, wir haben eine nice Idee für eine Influencer-Kampagne oder sowas. Es stand da, am Freitag startet das Projekt, das wir hier nicht nennen, zu der wir uns einen nicen Influencer-Stunt überlegt haben. Stunt, finde ich gut. Und ich kann mir dich super gut als Teil davon vorstellen. Also unser Vorschlag war einfach, dass wir auf die E-Mail antworten und sagen so, Hashtag nice thank you for the Angebot, dab on the haters. Dab on all the haters. Voll die nice Idee für eins nice Kampagne. Das ist ja mal eins nice, war schon voll am Freuen sein, dass dieses Projekt jetzt demnächst anfängt. Hashtag let's do it. Also es ist halt so dieses, also es gibt auch manchmal gibt so ganz typische Agenturanfragen, wo halt irgendwie so drinsteht so, wir haben hier eine Social Campaign entwickelt, die Customer Journey voll gut im B2C-Bereich richtig nach vorne bringen wird, was die KPIs angeht. Also wirklich so. Sowas hatte ich tatsächlich diese Woche. Dieser ganz schlimme Sprech, den du dann immer hast, das kann ich jetzt auch nicht vorlesen, aber da waren so Sachen wie der Product Benefit. Der Product Benefit. Also ich glaube, es gibt so die Mischung zwischen Hashtag nice to meet you und Product Benefit ist halt einfach, sehr geehrter Herr Hein, Wir finden Ihren Kanal ganz toll. Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt. Und hier ist eine Idee, die wir Ihnen gerne näher bringen würden. Können Sie uns bitte ein Angebot zukommen lassen? Ich dachte halt, es ist eine Parodie. Ne? Also ich dachte erst, da dachte jemand, macht sich jemand lustig über all die Influencer. Aber ich verstehe schon, dass sie natürlich auch mit sehr jungen Leuten zu tun haben. Ne? Ja. Aber trotzdem möchte ja jeder irgendwo ernst genommen werden. Excel 95 macht keine Placements, ohne dass jemand Hashtag nice to meet you in die erste Zeile schreibt. Aber also man wünscht sich ja immer, dass sich die Leute irgendwie mit dir und deinem Kanal auseinandergesetzt haben. Ich kriege ja wahnsinnig viele E-Mails, wo dann drin steht, hey, hallo du, ich finde oder wir finden das, was du da machst, richtig toll. Manchmal auch konkret auf deinem Blog finden wir richtig toll. Und dann merkst du schon, okay, da hat jemand einfach getippt, was könnte er haben, Blog, okay, und dann... Ich hab neulich gerade wieder, die hatten sich, glaube ich, wirklich mit mir auseinandergesetzt, weil sie auch wirklich gesehen haben, dass ich das Produkt nutze und Kunde bin, aber hatten mir eine E-Mail geschrieben mit Liebe Marianne. Oh weia. Also es war halt einfach so, okay, und dann hat sich danach direkt entschuldigt und meinte so, sorry, ich habe da irgendwie das Falsche reinkopiert. Und aber es war halt offensichtlich eine Auto-E-Mail, die sie an alle schicken. Ich habe ein tolles Produkt bekommen, was mir angeboten wurde. Und da merkt man, da weiß jemand einfach auch, der Content, den ich mache, da passt das Produkt wie die Faust aufs Auge. Die Mail beginnt mit, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das auf meinem Kanal weiß man ja, es ist ein Riesenteam, was dahinter steht. Keiner weiß, wer du bist. Ich bin Piep von XXX und wir sind verpflichtet, globale Kunden mit qualitativ hochwertigen, günstigen und komfortablen Trachtenlederhosen zu bieten. Das ist der Anfang der Mail. Trachtenlederhosen ist doch jetzt ein sehr deutsches Produkt, aber sie sprechen nicht richtig Deutsch. Also sie sind verpflichtet zu bieten und dann auch noch Trachtenlederhose. Sie schreibt darunter aber, um gleich aus dem Weg zu räumen, dass sie nicht meinen Kanal kennt, schreibt sie, ich habe ihre letzten Videos gesehen. Es war wirklich großartig. Ja, fand ich das auch. Das steht da. Der Rest ist wirklich bla bla bla, aber dann sind noch mal Bilder des Produktes. Das ist wirklich eine Lederhose, eine Trachtenlederhose. Ich fände es einfach so geil, wenn du das jetzt groß ankündigst in diesem Podcast und wie scheiße du diese Kampagne findest. Und in der nächsten Video von Behind stehst du einfach da unkommentiert die ganze Zeit in Lederhose und moderierst einfach ganz normal ein Video. Wir hatten ja schon mal überlegt, es gab ja mal eine Anfrage von einem Schwimmbad, die einen Social Media Manager gesucht haben. Und wir haben da schon überlegt, wie geil wäre das wirklich zu sagen, Lästerschwestern kommen zu Ihnen machen gutes Social Media Management. Wir reagieren einfach auf Schwimmbad-Influencer-Marketing. Katja Krasewitsch kommt jeden Tag vorbei und duscht da. Oder die Leute, die mich angefragt haben, ob ich nicht eine Dokumentation, die hatten meinen Fabian Sigismund-Doku gesehen und meinten, kannst du nicht über unseren Friseurladen auch so eine Doku machen? Und auch da ist es so, wie geil wäre das, einfach auf jedem Mail mit Ja zu antworten. Und du machst jedes Produkt, Lederhose. Ich finde mit Ansage als Challenge, so ein bisschen Yes-Theory-mäßig, einfach zu sagen, so, ich mache jetzt mal einen Monat, wo ich einfach jede dumme Influencer-Marketing-Anfrage einfach mal annehme und einfach versuche, das lustigste, dümmste Video zu machen, was aber den Kunden trotzdem glücklich macht. Also vielleicht mache ich das wirklich so, dass man wirklich sagt, so, man macht das und das Geld, was man damit verdient, spendet man hinterher. Ja, oder an so. An eine gemeinnützige Organisation. Finde ich gut. Lass uns das mal machen. Vielleicht machen wir einfach so eine Doppelkanal-Challenge, wo wir das bei uns ankündigen, dass wir jede E-Mail annehmen. Ich glaube, dann haben wir wirklich das Problem, dass die Leute uns das halt, dass sie halt uns auch die blödesten Sachen schicken. Aber das ist ja eigentlich nur umso besser. Ja. Aber pass mal auf, dann setze ich mich mal hin und würde mir was. Ich schreibe den mal mit der Lederhose. Ich glaube, den schreibe ich zurück und dann fangen wir mal an auf dem Kanal. Das passt natürlich bei Behind jetzt nicht so wirklich rein. Ja. Aber das beste Lederhosen-Placement. Eigentlich so nach dem Kübelberg-Ding ist es eigentlich ein schönes Ding, so finde ich gut. Mal einfach alles anzunehmen. Ja, oder vielleicht ein Video, muss ja nicht 10 Videos sein. Es kann einfach sein, dass man sagt, Leute, okay, ich mache das für euch, ich mache es sogar kostenlos, aber. Oder ich mache es für eine geringe Summe und wir spenden die oder was weiß ich. Aber ihr müsst damit cool sein, dass es ein Video wird, wo noch 30 andere Werbepartner drin sind. Genau. Hier ist meine Shisha, hier meine Lederhose, hier die Gambling-Website. Finde ich gut, machen wir. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Thema der Woche. Und fangen wir mal ein bisschen sanfter an. Und zwar, ganz viele hatten sich über unsere Meinung zu YouTube Premium gewünscht, hatten sich umgewünscht, das ist kein richtiges Deutsch. Sie hatten du sich kannst, das, sie du kannst, das du kannst auf jeden Fall Marketing-E-Mails schreiben mit dem Deutsch. Ja, ich glaube auch. Gar kein Problem. Genau, und zwar, wer es nicht mitbekommen hat, YouTube Premium ist ja schon vor einiger Zeit erschienen. Das ist quasi der Bezahlmodus von YouTube, kriegt man werbefreie Videos, man kann die Videos runterladen, damit on demand auch angucken, man kann sie gucken ohne das, also man kann sie weiter gucken, wenn man die App zumacht, sonst gehen die ja immer aus, das heißt, man kann Musik im Hintergrund hören, weil bei YouTube Premium unter anderem YouTube Music dabei ist, was so gut sein soll wie vergleichbare Produkte wie Spotify angeblich, und dazu bekommt man eben auch Zugang zu exklusiven Inhalten, die explizit für YouTube Premium produziert wurden. In den USA gibt es das schon ein bisschen länger. Da gibt es einige Formate, unter anderem Cobra Kai zum Beispiel, eine Fortsetzung von Karate Kid und so weiter. Aber auch von vielen bekannten YouTubern aus den USA, unter anderem von PewDiePie zum Beispiel, gab es dieses Scare PewDiePie und so. Und in Deutschland ist das jetzt auch mit Inhalten gestartet, mit 3 Stück. Und zwar einmal von Phil Laude, Hashtag Neuland, von Bullshit TV Bullsprit und von LeFloid, LeFloid vs. The World. Ja, wir haben, also ich habe alle schon gesehen. Floß war ich selber einfach interessiert, weil wir haben ja persönlich sowieso sehr viel davon mitbekommen, weil Flo im letzten Jahr quasi diese ganzen Reisen, also diese ganzen Sachen wurden letztes Jahr gedreht, auch von Phil Laude. Das sieht man daran noch, weil er da noch an einem ganz anderen Punkt ist. Und also was man auch dazu sagen kann, YouTube Premium maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Nerdscope es dann nicht mehr gab, weil Flo einfach nicht mehr da war. Der ist halt einfach ein halbes Jahr, war er einfach weg. Ja, Flo wurde uns wirklich praktisch weggenommen, weil der halt von einem Ding zum anderen fliegen musste. Das war auf der einen Seite, finde ich, die Sache ziemlich cool, die er da macht. Ja, auf der anderen Seite super traurig, dass daran halt auch so ein bisschen, er auch, glaube ich, also glaube dieses ganze Reisen, ihn hat das sehr macht jeden fertig so. Und Flo ist halt wirklich zum Teil Stunden. Der hat, manchmal hat er nur an Flughäfen schlafen können, so, weil er einfach gar keine anderen Möglichkeiten hatte. Und ja, ich hoffe, dass ich das jetzt für ihn aushalte. Ich muss sagen, die Show fand ich tatsächlich von den dreien am besten. Bei weitem am besten. Genau, das ist, wenn man es fies ausdrücken möchte, nicht schwer, weil die anderen so mies sind, zum Teil. Aber ich muss auch sagen, also wenn das, was er da jetzt gemacht hat, so als Doku-Serie irgendwie auf Netflix laufen würde oder sowas. Gibt es ja zum Beispiel Wäre das mega. Ich wäre nicht überrascht sozusagen. Also qualitativ kann es mithalten. Er meinte auch zu mir, er findet es fast schade, also weil er das Gefühl hat, so dass die Leute jetzt alle sagen werden, ja, okay, das ist das Beste, aber die anderen sind halt auch so mies. Und so, dass er hatte so das Gefühl, dass er glaubt, dass Leute dann eher in so einem anderen Licht auf seine Show gucken. Dabei ist die halt wirklich so gut, dass man sagen könnte, die kann bei Arte laufen, die kann bei die steckt alles in die Tasche, was du normalerweise auch im Fernsehen zu sehen hast. Also die ist wirklich, wirklich hochwertig produziert. Und fand ich auch super spannend. Auch teilweise so aufwendig, dass man denkt so, warum habt ihr euch überhaupt diese Mühe gemacht? Warum seid ihr extra nach Korea geflogen? Gerade wenn ich mir das Ding von Phil Laude angucke und so. Also das ist schon wirklich gut. Ich bin ja auch ein großer Fan von dieser Undercover-Serie, die Thilo Mischke macht. So. Und die ist nochmal anders, weil er dann in einer Folge ein Thema bespielt und das dann halt ein bisschen tiefer macht. Ja. Und Flo halt ein Thema zwar bespielt, aber auf unterschiedliche Arten dann in einer Folge angeht. Ja. Aber der Ansatz ist trotzdem super. Und wie gesagt, der Produktionswert ist der absolute Hammer. Ja. Also das kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch auf seinem Kanal gerne die erste Folge an. Flo meinte auch zu mir, dass die erste Folge tatsächlich diejenige ist, die er noch am wenigsten stark findet, sondern erst also gerade Faith ist wohl die zweite Folge, wäre wohl seine Lieblingsfolge. Da war er unter anderem hier in Berlin bei so einem ganz krassen Sektenkirchenverein. Also da hat er krasse Geschichten damals erzählt, weil es war ganz häufig so, dass er zu Nerdscope-Drehs direkt kam, nachdem er mit diesem LeFloid vs. The World gedreht hatte. Also die Story ist ja auch irgendwie Eurofighter-Jet geflogen und also lauter so crazy Sachen erzählt, die da passiert sind während den Drehs oder die er da machen konnte. Also ist einfach, wir sind natürlich auch ein bisschen näher dran, aber im Vergleich zu den anderen beiden Sachen, vielleicht können wir da. Hast kurz, du Bullsprit gesehen? Ich habe in die erste Folge mal reingeguckt. Ich habe es mir komplett angeguckt mit den Jungs, weil ich halt dachte, so komm, gibst du dem Ganzen mal eine Chance. Ich mag ja eigentlich so den Humor Humor der Bullshit-TV-Jungs. Mhm. Ich gucke mir sehr, sehr gerne deren Blablabla, die jeder kennt. Also Schüler, die jeder kennt, Bahnfahrer, die jeder kennt. Die haben ein wirklich krasses Tempo. Und das ist auch, also genau, das ist einfach sehr, sehr YouTube-Pacing. Ja. So einfach so Gag, Gag, Gag, und wenn Gag, ich, Gag. Auch wenn nicht jeder Gag sitzt, finde ich bei denen, also ich mag einfach, wie charmant das ist. Ich bin ja kein Fan von diesem Chris, weil man von dem halt einfach so Geschichten hört, die finde ich nicht cool. Aber Seabass und den Phil, die mag ich beide sehr. Und wie sie dann auch schauspielern, finde ich klasse. Jetzt kommen sie mit diesem Bush-Sprit-Ding, also so einer fiktiven Geschichte, wo sie quasi eine Tankstelle erben. Und das entbehrt all dieser Inhalte, die sie halt auf ihrem Kanal groß gemacht hat. Dieses Tempo, dieser Esprit, dieser Witz. Ist da alles komplett raus. In der ersten Bullsprit-Folge habe ich genau nullmal gelacht. Es ist aber nicht so, dass ich sagen würde, puh, das ist jetzt totaler Rotz. Es ist nämlich gut produziert und es ist immer noch auch charmant genug, weil sie so ein paar nette Ideen drin haben. Aber nie so, dass ich sagen würde, puh, das ist jetzt wirklich ein Lacher, wo ich dann auch hinterher sage, 12,99 Euro dafür, na, das ist aber super angelegt. Also ich glaube, die Fans von Bullshit TV werden es cool finden. Ich glaube, was man dazu sagen muss noch, dass es nicht so lustig ist, ist nicht meiner Meinung nach die Schuld von Bullshit TV, sondern eher, ich glaube, wer das produziert, ist Pantaleon Films, also die Produktionsfirma von Matthias Schweighöfer, das siehst du auch. Es ist halt einfach eine deutsche Comedy-Produktion. Genau, ja. Und wenn du bei einem Matthias Schweighöfer-Film nicht lachst, dann lachst du bei dem auch nicht. Ja, ja. Dazu kommt natürlich, dass ein Matthias Schweighöfer-Film auch noch von, weil es ein Film ist, nochmal ein anderes Pacing hat als eine Webserie. Und ich habe selten gute deutsche so Comedy-Serien in dieser Art gesehen. Das ist halt leider auch einfach ein Problem, finde ich, in Deutschland allgemein. Da können die jetzt nicht unbedingt was für. Ich glaube, für die Fans ist es super. Und dann gibt es halt noch Hashtag Neuland von Phil Laude, was ich am schadesten finde. Das ist ein Wort. Kannst du so am sagen. Am schadesten. Es ist einfach sehr schade. Weil das Ding ist, ich liebe Phil über alles. Ja. Also sowohl als Mensch als auch als Content Creator. Und ich weiß, dass diese Sendung ursprünglich erstmal anders konzipiert war. Also, so wie ich das gehört habe, war das eigentlich ursprünglich geplant als aktuelle Late-Night-Show. Und ich glaube, da hätte Phil auch wirklich Also im Grunde das, was Klaashäufer Umlauf gerade. Genau, Late-Night Berlin oder sowas, Also Late-Night ist natürlich immer noch hart schwer. Es gibt wenig Leute, die das gut umsetzen können. Aber ich glaube, da hätte er viel mehr aus sich rauskommen können, was so aktuelle Gags angeht. Weil das ist halt echt schwierig. Mach mal einen Gag, der in einem Jahr noch lustig ist. Weil das Ding wurde ja letztes Jahr produziert und ist erst jetzt rausgekommen. Das ist ja bei allen Sendungen so, aber bei einer Comedy-fiktionalen Serie oder bei einer Dokumentation ist das nicht so relevant wie bei einer Comedy-Show, die zum Beispiel Gäste einlädt. Weil die haben ja unter anderem in der zweiten Folge oder ersten Folge, zweite Folge, haben sie Echo Fresh als Gast dabei. Und normalerweise hast du ja die Gäste dabei, damit sie über aktuelle Themen reden können und aktuelle Sachen promoten können. Ja, so ein Album, ja. Und das ist natürlich schwierig, wenn du das ein Jahr im Voraus drehst. Ich war immer zwiegespalten, was Phil angeht. Menschlich finde ich den super. Er war auch von der YTT-Crew immer der Kreativste. Aber er ist auch derjenige gewesen, der am ehesten noch in so einem, in so einem Humorverständnis verankert war, das ziemlich altertümlich ist. Also damals auf dem Webvideopreis ist er ja mit Otto zusammen aufgetreten und hat da schon auch so Witze gemacht, also für mich ist ja der neue deutsche Otto so ein bisschen. Der hatte damals in Kartoffelsalat mitgespielt, hat da auch einige Sketche gemacht, die eben so wirklich altertümlich sind. Und jetzt nennst du deine Show Neuland. Das ist ein Begriff, der ist so schon durchgenudelt. Ich glaube, was man bedenken muss bei all diesen Kritikpunkten, in dem Fall hat YouTube hier, ich würde mal schätzen, insgesamt für alle Sendungen 10 Millionen oder so ausgegeben, inklusive Werbekosten und so weiter. Und da wird sicherlich nicht ein einzelner YouTuber alle Entscheidungen getroffen haben. Im Gegenteil, bei ihm hängt Brainpool als Produktionsfirma da noch mit drin. Und sicherlich auch noch von YouTube-Seite irgendjemand, der in der Formatentwicklung dabei ist. Und das ist bei allen anderen ja auch der Fall gewesen. Bei Bullshit TV war Mediakraft noch mit drin, zusammen mit der Produktionsfirma. Und bei Flo war es die Produktionsfirma und dann auch noch Studio 71. Also da sind viele Leute, die da mitentscheiden am Ende. Keine Ahnung, wie viel Entscheidungshoheit man da hat. Wenn man es sich anguckt, ich finde es wirklich katastrophal. Also die erste Folge war schon nicht gut, weil wie wir gehört hatten, ist dieser ganze Part mit David Hasselhoff im Nachhinein irgendwie reingeschrieben worden, weil die erste Fassung der Show wohl schon nicht gut lief. Als Phil letztes Jahr mit uns Game of Thrones gedreht hat, hatte er uns auch erzählt, dass es wohl Schwierigkeiten gab und dass Dinge auch umgedreht werden mussten. Aber das ist ja eigentlich normal. Das fühlt sich, keine große Herausforderung. Das fühlt sich bei der Sendung aber so an. Dieser ganze David Hasselhoff-Part ist so rausgelöst von der eigentlichen Show, die auch erst in der zweiten Folge dann losgeht. Also wenn du es nach der ersten Folge schon nicht mehr aushältst, dann wirst du gar nicht mitbekommen, dass das eigentlich eine Late-Night-Show sein soll, die aber mit ihm nicht funktioniert. Er ist kein Conan O'Brien, er ist kein Jimmy Fallon. Ich weiß es ja, er ist ja schon sehr talentiert. Also er kann Musik machen, er kann schauspielern, er kann Gags erzählen. Ich glaube, wo es so ein bisschen hadert und wo ich so die Schwächen sehe, ist ganz klar einfach bei der Möglichkeit, Gags zu erzählen. Weil normalerweise bei einer Late-Night-Show, gerade so dieser Anfangsmonolog und so weiter, hast du ja immer diesen aktuellen Bezug. Du hast irgendwelche Sachen, auf die du verweisen kannst. Und wenn du von Anfang an weißt, das, was ich jetzt gerade mache, wird in einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr relevant sein. Und sie machen dann so ein paar Gags über Dabbing und Fidget Spinner und Bottle Flipping und halt, oder halt Hashtag Neuland, Dinge, die halt wirklich seit Jahren schon nicht mehr relevant sind. Ja. Und da lacht man dann halt natürlich seltener. Aber gerade bei so diesen, den Gags, die gemacht werden, so in seinem Anfangsmonolog, wo er über Sachen redet, merkst du halt, die mussten absichtlich um die Zeitverzögerung drumherum schreiben und Dinge schreiben, die so generisch sind, dass man sie in dem Jahr immer noch versteht. Und das ist halt eigentlich dann schon einfach Stand-Up-Comedy. Dann hast du jemanden wie Luke Mockridge, weißt du, der Gag mit Gummibärchenbande, kennst du, ne? Ja. Der funktioniert immer, weil das sich nicht zeitlich verändert. Aber den Sprung haben sie dann irgendwie nicht geschafft. Ja, also für mich ist das die schwächste Nummer, die ich wirklich, also das ist wirklich, um mal bei meinen uramerikanischen Vorvätern zu bleiben, atrocious. Oh. Also die erste Folge fand ich schon mega daneben. Die zweite finde ich, also da waren Gags jetzt dabei, wo ich, also hätten wir haben es gerade eben geguckt, hätten wir es nicht gemusst, um uns auf die Folge vorzubereiten, hätte ich ausgemacht. So. Das ist leider nichts, wo ich sagen würde, okay, muss man jetzt unbedingt haben. Und damit ist für mich im Grunde der Konsens, YouTube Music, habe ich ja schon mal gesagt, brauche ich nicht. Das Werbefreie haben viele, dieses Argument zieht für viele nicht. Und dann hast du eine einzige Sendung, nämlich die von Flo, für die es relevant wäre, 12,99 zu holen. Da muss YouTube Premium dringend nachlegen. Absolut. Also ich hatte Felix von der Laden hatte auf Twitter was gepostet, dass er der Meinung ist, dass es halt einfach zu teuer ist. Und eigentlich sollte man in der Lage sein, zu sagen, ich möchte nur die Originals und die Werbefreiheit und die Möglichkeit haben. Das gilt für seine T-Shirts übrigens auch. Was? Das gilt für seinen Merchandise übrigens auch, finde ich auch zu teuer. Ich weiß nicht, was der kostet. Zu teuer. Ach so. du würdest dir eigentlich gerne so ein Spiegel-T-Shirt holen, aber es war dir ich, mit deinem YouTube-Gehalt zu Ich muss zu einfach mehr Lederhosen. Nein, der hat aber, finde ich, einen guten Punkt. 4,99 für die Originals und Werbefreiheit und Ding. Weil ich finde 4,99, es kommt auch dran, wenn du überlegst, okay, für die irgendwie inzwischen ja auch 11 Euro oder sowas, 10,99, die du bei Netflix bezahlst, hast du ein viel größeres Angebot. Klar, aber die sind natürlich auch viel internationalisierter unterwegs, als das bei YouTube jetzt der Fall ist. Aber dafür, dass du drei Originals hast, und ich glaube, wir hatten das schon mal angesprochen, also ich hätte es auch einfach kluger gefunden zu sagen, anstatt dass wir drei der größten Leute auf YouTube irgendwie Millionen zur Verfügung geben, nehmen wir lieber ein paar hunderttausend. So wie es Funk gemacht hat. Genau, ein paar hunderttausend, verteilen die an Leute, die eine sehr loyale Zielgruppe haben. Susie Grime zum Beispiel hätte doch mal ihre eigene Comedy-Show. Vielleicht nicht, aber kommt ein Mann in die Hölle. Aber halt Leuten, die halt vielleicht eben nicht die größten Kanäle auf YouTube waren oder sind, sondern einfach zu sagen, okay, wir nehmen halt Kanäle mit 500.000 Abonnenten, 400.000, 300.000, einer mit 700.000, vielleicht ist auch einer dabei, der über eine Million hat. Aber wir machen halt keine Projekte, die irgendwie Millionen kosten, sondern wir machen halt coole Shows, coole kleine Webserien. Ne? Also wenn ein Changeman das schafft, dauernd irgendwelche Webserien ohne Geld zu produzieren, die oder mit wenig Geld, wenig Geld, dann und halt mit Patreon-Unterstützung, dann findest du sicherlich auch eine Menge motivierte Creator, die sagen so, ey, ich habe meine 100.000 und die 100.000 sind auch alle sofort bereit, dieses Geld zu bezahlen, weil die meine Sendung sehen wollen. Hast du trotzdem noch das Problem, und das ist ja noch eine weitere Hürde, alle Folgen sind schon draußen. Das heißt, gehen wir mal davon aus, von dem Szenario, was schon alleine unwahrscheinlich ist, dass du Phil Laude, Liv Floyd und Bullshit TV Fan bist, dann sagst du, okay, ich kaufe mir das, weil ich alle drei gleich gut finde, was ja schon, also bei wem ist denn das der Fall? Und dann gucke ich mir alle drei an. Aber wenn du der typische Zuschauer bist, dann binge-watchst du die ja in einer Woche alle durch. Und dann hast du nach einer Woche keinen Content mehr. Und das Ding ist, die Sachen wurden vor einem Jahr produziert. Yeah. Und soweit ich das weiß, und ich habe, also diese YouTube-Original-Sache, das war so ein offenes Geheimnis in der Szene. Da hat man schon vor einem Jahr gewusst, welche Kanäle das sind, die da produzieren und was für Hürden die haben und was die Probleme sind und so weiter. Es wurde überall drüber gesprochen. Ich habe keine Infos, dass aktuell irgendwas produziert wird. Ja, ich auch nicht. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass... Genau, die wollen abwarten, wie es läuft. Aber du kannst ja mit den... Also die Leute werden ja alle ihr Abo eigentlich wieder canceln, oder? Der Punkt ist halt sehr, sehr gut, den du sagst. So, weil du... Ich gucke mir zum Beispiel jetzt dieses Tinseltown an. Das ist ja ein Kanal, der ebenfalls so diesen Aspekt hat. Man fördert Projekte, die mit Film zu tun haben, setzt ein paar YouTuber zusammen und lässt die machen. Mein Film-ABC, was da läuft, ist für ein Appel und ein Ei vergleichsweise produziert. Absolut. Nerdscope, was wir früher gemacht haben, ist für ein Appel und ein Ei entstanden, wenn man vergleichsweise. Und wenn man Nerdscope 46 Folgen produziert im Jahr. Oder, und zum Schluss über Patreon finanziert. Und genau, das theoretisch für, also ein paar hunderttausend, ne? Also das ganze Projekt, das ganze Jahr hat weit unter einer halben Million gekostet. So, und die Frage, die du ja auch schon da sagst, so, warum muss dann, ich finde sowas wie Flo, finde ich ein super Case, um zu sagen, guck mal, auch das geht auf YouTube. Das ist ja das, was YouTube möchte. Sie möchten gerne Konkurrenz im Fernsehen sein. Aber wie du schon sagst, so, warum nicht dieses Budget so aufsplitten, dass du gleichzeitig auch noch ein paar Kanäle hast? So ist ja Funk gestartet. Ja. Funk hatte die großen Sachen, die sie ein bisschen mehr gefördert hatten und hatten aber auch so kleine Kanäle wie Cold Mirror oder wie BA Turkish. Kleine Kanäle wie Cold Mirror. Nee, Cold Mirror war kein durchfinanziertes Hauptprojekt, sondern der haben sie gesagt, hier, die Dinge, die du da machst, da kriegst du noch ein kleines Budget. Genauso wie BA Turkish zum Beispiel war wohl auch so einer der Kanäle, die in dem Funknetzwerk dann waren und dann wurde das irgendwie anders abgerechnet. Also es gibt unterschiedliche, es gibt die Channels, die Funk quasi komplett neu aus dem Boden so gestampft hat, sozusagen. Genau, und es gibt aber auch Channels wie den von BA, wo einfach quasi der Kanal ins Netzwerk mit übernommen wurde und die quasi jetzt kein so ein formatiertes festes Ding sind wie diese eigenen Channels. Aber das hätte man ja machen können. Also ja, genau. Man hätte auch sagen können, man übernimmt, ich glaube, ein paar Kanäle übernehmen ist ein bisschen schwierig in dem Fall, weil dann wären ja die Kanäle komplett hinter einer Paywall. Ja. Aber zu sagen, hey, es gibt so ein paar kleinere Creator, die halt, wo das halt nur 100.000 Euro kostet pro Kanal. Und dafür können die zwei, drei Leute einstellen, sich ein Studio mieten und produzieren irgendwie eine neue Serie, die halt qualitativ über dem steht, was sie sonst machen, was sie zusätzlich zu ihrem normalen Content noch produzieren. Es ist halt eigentlich total lächerlich, dass sich ein Changeman halt regelmäßig halt, was weiß ich jetzt, er hat mir erzählt, Deborah hat dafür 4.000 Euro, dass er sich das zusammenbettelt von seiner Community und dass da immer noch keiner da oben auf den Gedanken gekommen ist, so Moment mal, lass ihm doch 8.000 geben, überleg mal, was da für Möglichkeiten drin sind. Ja. Ne? Und dass da keiner existiert, der YouTube auch mal scannt und guckt so, hey, da sitzen mögliche Producer, also Leute wie wir auch, die selber Dinge auf die Beine stellen können, die diese Kurzfilme ja auch für Dr. Freud und so mit inszeniert haben. Du machst ja auch eigene Projekte, ich mache eigene Projekte. Da klopft dann keiner an. Also einige der Funksachen, also wenn also Game 2 zum Beispiel wäre so eine Sache gewesen, wo man als YouTube sofort hätte sagen können, so ey, sowas brauchen wir, machen wir. Ja, ein bisschen größer, das heißt ein bisschen mehr Budget und es wäre möglich gewesen. Ja. Also ich finde es spannend, ich hatte noch einen anderen Vorschlag dann, also ich glaube, es an YouTube Music zu koppeln war ein Fehler, weil ich glaube, in diesem Music-Bereich, es gab ja vorher auch schon Google Music, was auf jedem Android-Gerät irgendwie schon mitpromotet wurde und das hat auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum YouTube Music das jetzt plötzlich tun soll. Und das daran zu koppeln, finde ich ein Fehler. Ich glaube, die Möglichkeit zu sagen, es ist werbefrei und du hast so ein paar extra Features, ist cool, ist ja auch für die Creator cool, weil sie am Ende damit eigentlich mehr Geld verdienen sollten. Und wir fördern damit weitere Inhalte, die halt quasi wir ermöglichen, so ein YouTube-Netflix, wo YouTuber coole Sachen produzieren können gegen Gebühr. Ja. Einfach zu sagen, das kostet 4,99, finde ich einen fairen Preis. Und dann könnte man sogar in der Promophase jetzt fürs erste Jahr sagen, für die 4,99 kriegst du jeden Monat eine frei vergebbare Kanalmitgliedschaft. Ja, genau. Das ist ja jetzt gerade auch das Ding. Die kosten ja auch 4,99. Twitch hat das mit Amazon Prime ja auch gemacht. Ja. Jetzt inzwischen fällt diese Werbefreiheit weg. Aber für, ich glaube, fast 2 Jahre haben die jetzt gesagt, so, ey, in dieser Werbephase, wo wir das groß machen wollen, geben wir den Leuten richtig viele Goodies für umsonst, dafür, dass sie sowieso schon Amazon Prime-Mitglied sind und helfen gleichzeitig den Creatoren, die damit ihre Abozahlen krass in die Höhe treiben können und damit viel mehr Geld verdienen. also dieser Ansatz, den hätte man so gut kopieren können, dann hätten auch die Originals vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, die Leute hätten es geguckt und dann wäre es vielleicht weiter. Weißt du, wer für meinen Geschmack, an wen sie auch hätten denken müssen bei den Originals, wer definitiv mehr Geld braucht, ist Tanzverbot. Ja, Tanzverbot. Denn du siehst auf seinem Kanal ganz deutlich, da ist eine krasse Entwicklung da. Ja. Die Inhalte werden wertiger und wertiger. Er geht jetzt mittlerweile dreimal pro Woche einkaufen. Ich meine, das Geld ist da. Und es ist wieder ein neues Musikvideo erschienen. Das ist und so gut. Das hätte nicht teurer inszeniert sein können. Und vor allem das Writing hat uns massiv gefallen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich finde es auch mega lustig, dass super viele Leute da schreiben, so ey, voll der krasse Flow und so weiter. Ich hatte nur gesehen, weil auch wieder der Changeman hatte das auf Twitter geteilt. Und ich dachte, wenn der Changeman irgendwas teilt, dann ist es entweder übelst krank oder es ist übelst gut. Und hier war ich mir nicht sicher, was es ist. Also er rappt halt. Tanzverbot hat einen Song namens Mein Leben rausgebracht und er rappt. Er rappt. Und ich glaube, dass einige Leute tatsächlich in den Kommentaren der Meinung sind, er würde Englisch sprechen. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, 100%, ja. da ist ab und zu mal ein englisches Wort drin. Ja, ja, klar. Aber das sind auch einfach Chinesisch auch. Das sind einfach ausgedachte Laute. Ja. Also der Song ist wirklich so. Also es ist wirklich so, wie wenn du als Fünfjähriger da sitzt und versuchst, deinen Lieblings-Rap-Song nachzusprechen, aber Englisch noch nicht kannst. Es gibt so einen bekannten Clip von, ich glaube, Rudi Carrell ist das, also wo irgend so ein Typ reinkommt, das ist irgendwie und halt verschiedene Sprachen so authentisch nachmacht, aber nur basierend auf den Lauten quasi. Also er sagt keine echten Wörter oder teilweise ist halt so ein echtes Wort drin. Also macht zum Beispiel Italienisch und sagt dann irgendwie so Senorita, Pizza, bla bla bla. Ne? Mhm. Aber es hört sich an, als würde er ganze Sätze sprechen von der Lautsprache her und der Betonung und der Gestik und so weiter. Aber er denkt sich halt einfach nur irgendwelchen Quatsch aus und sagt, genau das ist dieser Song eigentlich. Es hört sich an wie ein Rap-Song. Und dafür muss man ihm eigentlich schon Credit geben. Es hört sich halt wirklich an für einen Rap-Song. Wenn du kein Englisch kannst, könntest du wirklich denken so, krass, ein guter Rap-Song. Ja, so. Yeah. Echt lustig. Aber also wollte einfach nur kurz erwähnen. Der Flow ist tatsächlich witzig. Aber man muss sagen, ich finde es tatsächlich, ich will es gar nicht so sehr verpönen. Weil es ist zwar schon wieder so ein Ding, wo ich denke, mit Müll in die Trends gekommen. Aber er ist schon irgendwie auch also es ist ein smarter Troll eigentlich. Man könnte es als smarten Troll oder als Kritik an der Mumble-Rap. YouTube-Rap, Mumble-Rap, ja, auch das. So viel will ich wie gesagt, aber bei Mumble-Rap sind das doch zumindest Laute, die auf echten Wörtern basieren, ja, ja, oder? Also es sind, glaube ich, echte Wörter sogar. Sie sind nur so genuschelt, dass du sie nicht mehr verstehst. Ich meine, Tanzverbot ist ein kluger Kerl. Ich würde nicht so weit gehen, um ihm parodistisches Sachverständnis zu unterstellen. Aber das Video ist ein Ding, was man gesehen haben umso kann. Umso mehr solche Sachen rauskommen, umso mehr bin ich überzeugt, dass das einfach ein sehr, sehr intelligenter Typ ist, der sich da so eine lustige Kunstfigur erschaffen hat. Ja. Ich würde sagen, wir geben ein weiteres kleines Update und springen hier einfach zum nächsten Thema. Und zwar, ich würde vielleicht einmal kurz YouTube loben, nachdem wir sie jetzt für YouTube Premium kritisiert haben. Und zwar ist jetzt gerade rausgekommen, schon ein bisschen älter, also ein paar Wochen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen, habe aber noch niemanden drüber reden hören. Und zwar gibt es jetzt in der YouTube-Studio-Beta für Content Creator, gibt es jetzt die Möglichkeit, ohne dass du in einem MCN bist oder irgendwie so einen Copyright-Takedown machen musst, dass wenn jemand deine Videos klaut, also du 1:1 runterlädt, also re-uploadet quasi, dass du einfach sofort das angezeigt bekommst, jemand hat das gemacht, ohne dass du irgendwie groß Content-ID da anschmeißen musst. Und du kannst einfach direkt klicken, zack, und du kannst sogar alle auf einmal auswählen und musst nur einmal ein Formular ausfüllen und der strikt automatisch alle weg, weil du es als erstes hochgeladen hast und die danach hinter dir. Richtig cooles Feature. Funktioniert bisher, so wie ich das gesehen habe, nur bei 100%igen Uploads. Ich fände es jetzt auch noch cool, wenn das gehen würde bei Reaction-Videos. Also man sieht, dass jemand quasi das Video in der Gänze verwendet hat, aber nochmal irgendwie was drüber gelegt hat, wie zum Beispiel eben ein anderes Bild und einen anderen Ton. Das geht bisher nicht, aber es ist schon echt cool, die Möglichkeit zu haben, Leute, die halt einfach, so wie das beim Podcast aktuell der Fall ist, die einfach halt die Sachen hochladen, ungefragt und komplett in der ganzen Länge nochmal irgendwie das machen. Ja. Dass man als Creator, also muss es ja nicht machen, man hat einfach die Option, die anzuschreiben und zu sagen, hey, kannst du das bitte nicht machen oder so. Aber ich finde es einfach cool, dass mehr Transparenz da in der Richtung ist und auch mehr Features da in die Hand gegeben werden. Wollte ich einmal kurz sagen. Ja, und ein weiteres Update. Ein weiterer Medienmensch hat sich von Twitter gelöscht. Ja, ja. Und in dem Fall gibt es sogar, gab es bei uns jetzt auch, wo wir darüber geredet haben, den Fall, wo wir gesagt haben, also die grundlegende Thematik der Kritik, weshalb das dazu kam, die ist gar nicht so unangebracht. Es geht um die Leute, die The Witcher-Serie gerade verantworten. Für Netflix. Und ich glaube, die Hauptautorin hat Showrunnerin ist es sogar. Die Showrunnerin hat angekündigt neulich, sie zieht sich von Twitter zurück, denn sie hat die übliche Hate-Welle bekommen. Und diesmal ging es darum, dass angekündigt wurde, dass Ciri, das ist eine der Hauptfiguren im Witcher-Universum, ich glaube, es ist so eine Art Vater-Tochter-Verhältnis zwischen Geralt. Also ich glaube, es ist so sein Mündel, sein Ziehkind gewesen, die er dann auch trainiert hat. Und die ist schlohweiß, also selbst das Haar ist so, glaub, wie, ich, so wie der Witcher auch. Also wenn du die siehst, könntest du auch denken, das ist natürlich auf jeden Fall seine biologische Tochter. Ich glaube, es ist ja so, dass in der Mythik vom Witcher, ich finde das alles auch ganz schön kompliziert, aber das sind Wesen, die tatsächlich so genetisch verändert werden. Ja, genau. Und deswegen haben die alle so weißes Haar. Genau, und so weiter, das ist bei Ciri, glaube ich, auch der Fall. Sie ist ja auch so ein Witcher oder Halbwitcher. Ich bin mir auch nicht mal hundertprozentig sicher, aber die wurde jetzt angekündigt, dass sie als schwarze Frau gecastet wird. Also um das anders zu sagen, also wir haben ja schon etwas mal drüber geredet, dass über dieses Casting in Hollywood, dass öfters mal Whitewashing, dass zum Beispiel bei Ghost in the Shell war das ja zum Beispiel der Fall, dass eben für eine asiatische Rolle eine weiße Schauspielerin gecastet wurde. Aber meistens gab es, oder bei Harry Potter war das ja der Fall, bei dem Theaterstück, dass Hermine eine schwarze Schauspielerin war. Genau, ja. Aber bei all diesen Fällen war das so, dass sie immer sozusagen versucht haben, einfach ein offenes Casting zu halten. Und wenn halt für Ghost in the Shell waren halt dann wahrscheinlich ein paar Asiatinnen auch im Casting, die eben auf die Rollenbeschreibung gepasst haben. Und Scarlett Johansson hatte am Ende aber einfach die viel größere Star-Power, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und bei der Hermine-Rolle beim Harry Potter, der andere Stück, da war auch Joanne K. Rowling, hat das zumindest behauptet, dass sie einfach das Casting offen gehalten haben, um halt auch dafür zu sorgen, dass es mehr Buntheit in der Diversifikation der Menschlichkeit, was weiß ich, halt, um halt das Abbild der Gesellschaft irgendwie halt mehr auch im Theater und in Hollywood darzustellen, haben sie einfach offen gehalten und gesagt, so, ey, komm hier rein und liefer einfach die beste Hermine-Performance ab, ne? Und angeblich war die schwarze Darstellerin in dem Moment einfach die am besten geschauspielert hat und die am besten Hermine rübergebracht hat. Und das ist einfach in dem Fall so gewesen. Jetzt ist es aber so, dass einfach in der Ausschreibung du dich gar nicht bewerben darfst, wenn du weiß bist oder irgendeine andere Hautfarbe hast, sondern nur, wenn du schwarz bist. Das ist halt so dieser forcierte Diversity-Gedanke. Ne? Es ist ja auf der einen Seite gut und richtig zu sagen, hey, wir probieren einfach mehr Vielfalt reinzubekommen. Aber du hast hier eine Rolle, die ist ganz klar, ne? Diese ganze Mythologie von The Witcher ist von der keltischen Folklore oder eben von der nordischen Folklore ist das halt beeinflusst. Osteuropäische Mythen sind darin verbaut. Ja. Und die Charaktere sind alle weiß. Und Ciri ist weiß in den Büchern und in den Spielen. Und selbst wenn man dann sagen kann, okay, jetzt käme jemand rein und sagt so, ey, ich bin die übelste Ciri und ist dann halt einfach, hat irgendeine andere Hautfarbe, wie du schon sagtest, ist das okay. Aber wenn man dann von vornherein sagt so, ah nee, wir brauchen mindestens eine Transgender-Figur, wir müssen mindestens so, damit man... Da hat ja mal einen Sketch Ghostbusters. Zu Ghostbusters bei Nerdscope, so, wo man dann halt wirklich anfängt, das Ganze, damit man den Diversity-Oscar nächstes Jahr gewinnt, so, dann wird es dann wirklich blöde. Ich finde dann zwar immer noch, dass es totaler Murks ist, so eine Person oder den Showrunner dann auf Twitter wieder durchzubeleidigen. Absolut, aber das ist also nichts rechtfertigt in irgendeiner Form Hass. Aber kritikwürdig finde ich das durchaus. Also ich bin auch kein Fan davon, wenn so gecastet wird. Und ich persönlich muss sagen, fände es wahnsinnig komisch, eine Figur in der Serie zu sehen, die dann plötzlich schwarz ist, die laut Lore, also laut der Geschichte, aber eigentlich seine Ziehtochter ist und kannst auch eine schwarze Ziehtochter haben, theoretisch. Aber das Ding ist halt, also das war ja auch das Argument bei Hermine sozusagen. Ich habe das Theaterstück ja inzwischen auch gesehen. Ja. Ne? Es ist toll, dass inzwischen mehr auf einfach, was ist das Wort, Diversität? Diversity? Diversität ist es. Geachtet wird Und das ist super, super wichtig, gerade, und das ist, glaube ich, eine Sache, was ja viele Leute auch Joanne K. Rowling in dem Fall vorgeworfen haben, dass sie das beim Schreiben des Buches eben nicht gedacht hat und jetzt versucht so ein bisschen ihre eigenen Fehler gut zu machen, dass sie eben drei weiße Protagonisten da drin hatte. Aber wobei, also sagen wir mal, ich kann das nicht als Fehler, ne? Also, es ist, warum? Also es ist ja, klar, es ist absolut kein Fehler zu sagen. Es wäre dasselbe, als wenn jemand sagen würde, hey Leute, Nerdscope war schon ganz gut, aber da hätte schon ein Schwarzer mit. Das ist halt genau das Ding. Also klar ist es bei großen Hollywood-Blockbuster-Dingern cool zu sagen, wenn man sagt, hey, muss jede Rolle unbedingt ein weißer Schauspieler spielen, können wir nicht mal gucken, ob es auch andere gibt. Und wenn sich dann jemand ergibt, der wirklich auch performt und einen guten Job macht in dem Bereich, finde ich auch, dass man da gucken soll, dass man vielleicht da ein bisschen nachhilft, in Anführungszeichen, und die Leute dann in dem Moment auch vielleicht bevorzugt, um diese Gleichberechtigung vielleicht ein bisschen zu promoten, aber es kann nicht die Lösung sein, einfach quasi, also letztendlich eine Quotenrolle einzuführen. Ja, ja. Und eine Quotenrolle einzuführen, die, weil du sagst, okay, es muss einer der Hauptcharaktere sein, die Hauptcharaktere sind uns immer vom Source-Material schon vorgegeben, also schreiben wir die Quote jetzt einfach, schreiben einfach einen Charakter um. Ja. So ein bisschen. Ich würde mir auch viel mehr wünschen, dass die in Hollywood mehr daran denken, auch statt einfach dieses Besetzungskarussell ad absurdum zu führen, mal zum Beispiel diese Rollen auch besser zu schreiben. So eine Frau zum Beispiel, gerade vor allen Dingen im Fantasy- oder Action-Kino, ist immer noch nicht mehr als Stichwortgeberin oder Damsel in Distress. Ich habe jetzt neulich The Predator gesehen. Da hast du auch schwarze Nebenrollen mit dabei, was ich dann ziemlich cool finde. Aber die Frau in dem Film ist wieder so, dass ich mir denke, meine Fresse, wer hat denn die geschrieben? Das ist einfach nur dramatisch, dass die nicht mehr als schön aussehen dürfen, dann ab und zu mal ihren Hintern in die Kamera halten, Punkt. So, und kümmert euch doch um sowas auch mal. Es gibt unendlich viele, viele Probleme, und ich glaube, was ich so schwierig finde, dass wir beide nicht gecastet werden. Das auch. Aber was ich so schwierig finde an dieser News ist, dass es halt allen, die dagegen sind, unendlich viel Recht gibt. Ja. Weil es gibt ja eine Menge Leute, die absolut zu Recht sagen können, so okay, Hermine stelle ich mir einfach so vor, und mich reißt das ein bisschen aus meiner Vorstellungskraft raus, nachdem ich jetzt 7 Filme gesehen habe und 7 Bücher gelesen habe und 7 Hörspiele gehört habe, wo immer der Charakter in meinem inneren Auge so war, weil er halt auch so beschrieben wurde und in den Filmen so gecastet wurde. Und jetzt sehe ich jemanden, der wirklich einfach ganz anders aussieht. Und beim Harry Potter, der erste, muss man echt sagen, ich habe es ja inzwischen gesehen, super geiles Ding. Aber Harry Potter sieht genauso aus wie Harry Potter in den Filmen. Lucius Malfoy sieht genauso aus wie Lucius Malfoy in den Filmen. Jeder Charakter ist vom Aussehen, also von der Haarfarbe, von der Gesichtsstruktur, von allem, danach gecastet und eingestellt worden und aber auch vom Kostüm natürlich oder Make-up und so weiter so gestaltet worden, wie es in den Filmen so bekannt ist. Außer Hermine. Und das reißt dich schon ein bisschen raus, dass du alle Charaktere auf den ersten Blick sofort identifizieren kannst mit den Charakteren, die du kennst. Und dann kommt dieses Sklavenmädchen da. Was macht... Och komm, David. Muss da jetzt hier nicht, was macht die da? Ne, aber das finde ich... Stört die da meinen Ausblick? Ist ein Problem. Und klar kann man da jetzt groß drüber diskutieren, ob Hauptfarbe denn eine Charaktereigenschaft sein sollte, die man sich überhaupt vorstellt, ob man da nicht hindurch gucken kann oder so und einfach die Person als Mensch wahrnimmt. Und es ist schon so klar im Verlauf des Stücks, verschwimmt das dann. Blendest du das aus und du nimmst sie als Hermine wahr, weil sie ja auch als Schauspielerin, finde ich, die Rolle sehr gut spielt und charakterisch die Eigenschaften, die du mit Hermine vereinbarst, sofort wiedergibt. Aber alle anderen Darsteller wurden halt tatsächlich wohl nach ihrem Aussehen gecastet. Und das ist schon ein bisschen skurril dann. Ich glaube, man kann dieses Thema zu ad absurdum diskutieren. Ich finde es einfach nur nicht die richtige Lösung, für Gleichberechtigung solche Sachen so brutal zu enforcen. Ich glaube, es muss auf jeden Fall ein Schubs in die richtige Richtung gegeben werden, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Schubs. Ich bin bei solchen Sachen ja relativ liberal. Ich finde aber tatsächlich, dass ich, wenn ich ein festes Bild von einem Charakter oder einer Person, wenn ich das vor mir habe, dann brauche ich das auch einfach innerhalb einer Serie. Es gibt ja seit längerem die Gespräche darüber, dass Idris Elba, der Typ, der auch in Dark Tower mitgespielt hat, dass der den neue James Bond sein soll. Und da würde ich sagen, voll gut. Absolut. Hab ich voll Bock drauf. Oder eine Frau auch in James Bond sein könnte, ja, theoretisch. Das wechselt ja eh ständig durch. Ja. Diese Figur ist nie immer gleich und da ist das für mich auch fein. Und es ist ja sogar in der Lore so angeblich so erklärt, also es gibt ja immer so Mythen und Gerüchte, dass James Bond, also dieses 007 und James Bond halt wirklich einfach nur ein Alias ist für einen Agenten. Und der andere halt ab und zu tatsächlich einfach stirbt und deswegen kommt ein neuer. Also es wird ja immer mal auch wieder so selbst, diskutiert. Ja, selbst wenn es das nicht gäbe, finde ich das vollkommen fein. Ne? Und auch wenn man jetzt sagt, man rebootet irgendwie einen Film und dann ist diese Person plötzlich hat eine andere Hautfarbe oder ist eine Frau. Ich hatte mich ja zum Beispiel auch bei Ghostbusters voll darauf gefreut, dass Frauen diese Rolle einnehmen. Wenn der Film nicht darüber hinaus einfach scheiße gewesen wäre, wäre das für mich voll super gewesen. Oder auch Ocean's 8 zu sagen. So, hey, wir setzen jetzt nicht Ocean's 12 neu, aber wir machen einfach einen Spin-off, wo wir quasi erklärt, was die Beziehung von den Charakteren zu den anderen Find Charakteren ist. Finde ich mega. Finde ich einen guten Ansatz. Aber ich brauche einfach, wenn ich 7 Bücher hatte oder 6 Bücher, nee, es waren 7, ne? 7. 7 Bücher hatte und 8 Filme. Und es waren sogar 8 Filme. Es hat sich einfach eingebrannt, wie Hermine aussieht. Und dann steht da plötzlich eine andersfarbige Darstellerin. Dann wiederum finde ich schwierig, bei aller Liberalität und bei aller, auch bei allem Wunsch für Diversität, finde ich das einfach so, das muss dann nicht sein. Und das ist bei Siri für mich irgendwie auch der Fall. Absolut. Also ich finde auch, es ist, finde ich, immer super schwierig. Weil du könntest dann auch einen Mann hinstellen. Warum ist Hermine nicht ein Mann oder ein Hund? Ja, du hättest auch sagen können, Ron und Hermine haben eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Hermine ist ein Mann und Ron und Hermine sind halt einfach ein schwules Paar. Hättest du auch machen können, klar. Aber das würde halt die Story halt irgendwie ein bisschen. Ich find irgendwie, das ist zu enforced. Obwohl, vergleichen sozusagen eine schwarze Darstellerin zu casten versus ein Mann ist natürlich was anderes. Aber es ist schon eine Charaktereigenschaft, aber nicht Charaktereigenschaft, eine visuelle Eigenschaft, die halt auffällt. Natürlich wäre es schöner, wenn wir alle blind wären für Hautfarbe und Aussehen. Aber nun mal einfach nicht. Aber es ist halt genauso wie, wenn eine Charaktereigenschaft ist, dass sie flammende rote Haare hat und dann cast so eine Blondine. Oder die Charaktereigenschaft ist, dass sie irgendwie 2 Meter groß ist und dann kommt da jemand rein, der ist 1,50. Oder eine Charaktereigenschaft ist, dass Harry eine Narbe auf der Stirn hat, die aussieht wie ein Blitz. Und dann Film hat er gar keine Stirn. Da hat er gar keine Stirn. Oder in Vietnam war und die ihm leider weggesprengt wurde. Oder die Narbe ist halt wirklich einfach eben kein Blitz, sondern eine Wolke oder was weiß ich, ne? Also dann würdest du auch sagen, so was habt ihr da einfach Voldemort hat einen Penis auf die Stirn geritzt. Scheiße, wieder eingeschlafen bei der letzten Muggelparty. Keine Ahnung. Ich find's schwierig, ist auch so. Das ist, man merkt auch wieder so, es ist so schwierig, gerade drüber zu sprechen, wenn man so Angst hat, irgendwelche Leute zu offenden mit den Sachen, die man sagt. Ich habe da keine Angst vor. Kann ich sehr empfehlen. Empfehle ich wirklich jedem hier gerade. Guckt auf Netflix von Vox die Sendung Explained. Ja, und Vox, Vox ist eh mega. Da gibt es eine Folge zum Thema Political Correctness. Ja. Die fand ich sehr, sehr gut. Vox ist sowieso der absolute Knaller. Ja, also Ich will noch mal eine Sache dazu sagen, weil ich dabei wichtig finde, weil das ist so ein Punkt, der leider so ein bisschen verloren geht. Dadurch, dass die Kritik wieder auf Twitter auch so harsch geäußert wird, dass sie die Showrunnerin dazu zwingt zu gehen, ist das wieder auch Kritik, die sich selbst abschafft. Weil du halt wirklich dann, du wirst ja nicht erhört, wenn du die Leute anschreist. Und ich finde, das ist ein Punkt. Du kannst ja mit solchen, ich denke zwar nicht, dass du mit der Showrunnerin großartig diskutieren kannst, aber ich fände das immer toller, wenn Leute das irgendwie insofern formulieren, dass du die nicht so, du Hure, was ist ja, Siri Weiß, warum machst du das so? Sondern wenn zum Beispiel das Feedback generell wohl formuliert, aber überwältigend gewesen wäre, wer weiß, was das bewirkt. Ja. Statt so eine Frau dazu zu bewegen, zu sagen, okay, dann bin ich jetzt einfach in Anführungszeichen bockig und verlasse Twitter, weil das bringt am Ende gar nichts. Wir würden eigentlich an dieser Stelle noch lieben gerne über das Schlecki-Silberstein-Thema sprechen, falls ihr das nicht kennt. Robin hat das unter anderem bei Twitter verlinkt. Es ist ein Artikel bei denen, wo es darum geht, dass sie einen Fake-Clip machen wollten, und später dann wirklich AfD-Politiker vor deren Tür von einem ehemaligen Kollegen. Also, du sagst ja so, die wollten einen Fake-Clip machen, die wollten einen Sketch machen und das wurde ihnen als Fake-Clip ausgelegt. So, genau, ja. Und dann stand tatsächlich ein Abgeordneter der AfD mit einem Kameramann vor der Privatwohnung, wo man dazu sagen muss, die Privatwohnung ist tatsächlich auch da, wo die GmbH angemeldet ist, aber trotzdem nicht cool. Und der Typ ist, um den es hier geht, kennen wir persönlich, ist halt zufällig auch Jude, was natürlich auch krass in diese rechte Agenda mit reingespielt hat, hat Morddrohungen bekommen, es wurde, und die AfD hat das halt tatsächlich mit dem Politiker unter anderem halt so ein bisschen mit promoted, indem sie halt die Adresse noch publiker gemacht haben, genau. Indem sie halt da waren und was eigentlich illegal Anschuldigungen ist. Verbreitet haben, dass das ein Fake-Clip wäre, wo sie, also sie auch wussten, dass das natürlich, wer dreht denn mit einem riesen Filmteam mitten in Lichtenberg ein Fake-Propaganda-Video? Also einfach, also gerade von der Produktionsfirma, die halt bekannt dafür ist, dass sie solche Sketche dreht. Also lächerlich, lest euch das durch. Wir müssen leider los, sonst hätten wir jetzt noch weiter drüber gesprochen. Aber wir haben ja noch ganz viele Folgen. Noch viel Restjahr übrig. Ganz viel Restjahr und noch viele, viele Themen. Bis dann. Tschüss. Bis dann.